bestimmt ein Kreuz nach Händen lang. Und jeden letzten Mal, da reicht der letzte Strang. Wenn die Jungen wieder und der Stand zerstört, gibt's nur noch eine Kraft, der dir wie ich sie hört. Start auf den Stiefel, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Genes, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Treten wir die Orten, ja dann geht ihnen schlecht. Und doch in Hannover ist Chaos angesagt. In jedem neuen Jahr sind Panzer gefragt. Würdet ihr uns lassen, wir wissen, was wir tun. Weil wir die Schweine hassen, dann hören wir einfach gut. Stark auf den Stiefel, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Genütz, wir sind deutsche Macht. Tötet die Chaoten, wieder deutsches Recht. Halten wir die Orten, ja dann geht ihnen schlecht. Sagt uns die Gewalt, wohin du auch siehst, die machen vor dich halt. Doch es kommt der Tag, die werden uns knien. Und den Hilfe deckeln, doch es wird nichts verziehen. Stark auf den Stiefeln, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Genütz, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Halten wir die Orten, ja dann geht jeder schlecht. Stark auf den Stiefeln, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Genütz, wir sind deutsches Macht. Hätten die Chaoten wieder bei uns recht. Hätten wir die Orten, dann geht ihnen schlecht. Ja, dann geht ihnen schlecht.